Meine Damen und Herren, hätten Sie gerne 10 frische Hinweise auf eine Person, die nicht mehr ganz so frisch ist, weil sie nicht mehr unter uns weilt, die dabei interessant und frisch sind, dann greifen Sie zu dem Original. Ah. Was hast du denn da jetzt für ein Geräusch gemacht? Oh Gottes Willen. Hast du das mit dem Mund gemacht? Oder hast du einen Zerstäuber gehabt? Oder? Kein Kommentar. Ich finde tatsächlich schön, dass du, also das Wort frisch ist tatsächlich was, was auf diese Person auch. Ist es Max Frisch? Nein, aber das wäre echt extrem witzig. erstens, ich wurde 1890 geboren, nicht in dem Bundesstaat, dem ich zu weltweiter Bekanntheit verhalf. Oha. Ein Amerikaner. Ja. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Vielleicht ist auch eine Amerikanerin. Mhm. Was, 1890? 1890. Die Freundin ist weg und freut sich. Ja. Aber war das jetzt eine definitive Zusage zu, dass es ein Amerikaner ist? Oder war das ein, ja, könnte ja sein? Also seit wann geben wir denn definitive Zusagen? Ja, weil du gerade gesagt hast, ja. Ich wäge dich in sich. Ah, wie schön. Das Messer in den Rammel. Ja. Also während ihr jetzt hier quatscht, denke ich natürlich schon weiter. Ne? Also es sehr muss gut. Einer sein, der einen Bundesstaat bekannt gemacht hat. Und ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage über Musik. Um genauer zu sein, vielleicht sogar über Country. Aha, aha. Ich beende meine Ausführung. Es ist Johnny Cash. Nein. Redet bitte weiter, Dominik. Zweitens, meine erste Million habe ich erst mit 65 Jahren verdient. Ach, erst. Dann war er kein sehr erfolgreicher Country-Sänger. Na, oder sehr erfolgreich und hat aber spät angefangen. Weißt du ja nicht, wann er angefangen hat. Und wie viele Künstler sind nach ihrem Tod erst wirklich durchgestartet? Im Country? Keine. Wenige. Wenige bis keine. Gott sei Dank, Country ist ja immer die gelebte Tragik, das Wichtige. Ja. Da wäre ja der Tod eigentlich total konterkurierend, weil dann hat es, die Frau ist weg und der Hund ist tot und der Truck ist verpfändet und ich muss arbeiten. Das hätte ja dann ein definiertes Ende, das geht ja nicht. Also mit der Tragik im Country-Bereich möchte ich dir bei Gelegenheit mal meinen Kollegen und Freund den Clark vorstellen. Der Clark ist Mitte 40, wohnt schon ewig in Deutschland, kommt aber eigentlich aus der Nähe von Portland. Und der steht total auf peinlichen Countries. Das also hast du mal von ihm erzählt im Podcast. Peinlich, ja. Dass du mit ihm eine längere Autofahrt hattest. Genau, wo wir Clarks Cheesy Choice gehört haben. Oh, der soll doch bitte mal eine öffentliche Playlist auf irgendwelchen Medien, keine Ahnung, Spotify und Co. anbieten. Diese. Ja. Drittens, ich war das älteste von 3 Kindern. Mein Vater starb, als ich sechs Geiler Typ. Als ich 6 Jahre alt war. Weil die Mutter arbeiten musste, war ich in der Familie verantwortlich für das Kochen. Fürs Kochen? Für das Kochen? Mhm. Für das Kochen. War vielleicht als Koch berühmt. Das passt nicht in mein Bild, das ich schon längst vor dem gezeichnet habe. Ja, lass dich jetzt bitte einfach 7 weitere Hinweise nicht davon abbringen, was du dir am ersten Hinweis gedacht hast. Mach ich auch nicht. Sehr gut. Es ist, wie heißt der? Frank Rosin? Nein. Nein, der lebt noch. Der lebt noch. Viertens, ab 1952 reiste ich im ganzen Land umher und kochte für Restaurantbesitzer und ihre Mitarbeiter. Wenn die Reaktion zufriedenstellend war, ging ich einen Handschlagvertrag ein, der mir eine Zahlung von 5 Cent für jedes nach meinen Rezepten zubereiteten Speisen versprach. Ach, das war bestimmt hier der Uncle Benz. Es würde mich mal interessieren, ob es Uncle Benz wirklich gibt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Natürlich. Uncle Benz Reis, das ist ja ein farbiger auf der Packung. Ja. Und ist das nicht auch irgendwie problematisch heutzutage? Ist das nicht irgendwie Onkel so und so, Onkel Toms Hütte? Ist das nicht irgendwie so ein bisschen zweifelhaft auch? Darf man überhaupt Onkel sagen zu den farbigen noch? Ich glaube, wenn es sein Onkel ist. Ne, ich glaube, denk mal drüber nach. Viel größere Sache in den USA ist dieses, wie heißt das? Aunt Jemima heißt das, glaube ich. Das ist so Pfannkuchen- und Sirup-Sachen, also so lauter so Frühstücksessenssachen, die es gibt. Und da haben sich tatsächlich schon die Geister dran geschieden, ob das denn irgendwie so eine coole Sache ist, weil ja auch früher das sehr beworben worden ist, wie von deiner Angestellten. Oh, okay. Genauso fein kannst du es jetzt mit diesem Mix haben. Also so, okay. Also nicht, dass es so direkt formuliert wurde, aber das kam halt immer so ein bisschen mit darüber, ne? Also. Okay. Wie heißt der von KFC? Colonel Sanders? Nee. Ja. Wie heißt der so? Korrekt. Ja, der Philipp hat recht, das ist korrekt. Tada! Deswegen auch. Was? Moment. Ich wusste, Moment. Ne? Ja, ja. Dieser Colonel Sanders-Typ? Ja. Das ist ich habe eins gelöst. Ich bin so glücklich. Das ist der glücklichste Abend meines Lebens. Moment, das ist jetzt eine echte Person? Ja. Nein, jetzt muss wirklich? Ich auch nicht mehr sagen, meine Rezepte und meine Produkte, weil ich kann ich einfach Hähnchen immer sagen. Wirklich? Ja. Fünftens, 1962 verkaufte ich die Anteile an meinem Unternehmen für 2 Millionen Dollar. Also die hatten mit 40 Jahren hat er eine Tankstelle gehabt. Und hat Hähnchen zubereitet, so aber zur Tankstelle dazu. Okay. Und aber hat man auch neulich mal, dass früher an Tankstellen noch alle möglichen Dienstleistungen und sonstige Sachen angeboten worden sind. Ich glaube, das gibt es in den USA jetzt noch. Aber das Ja, was selbst aus heutiger Sicht manchmal ein bisschen over the top ist, weil aber halt eine Tankstelle so ein Anlaufpunkt ist und war. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er dann gekocht und dann wurde es so erfolgreich, dass er da halt immer expandiert hat und das, was ich jetzt gerade geschildert habe, dass er durchs Land gereist ist, da hat er quasi seine Franchise aufgebaut. Ach krass! Der hat quasi so dieses Rezept, auf das ich später noch eingehe, hat er dann quasi weitergegeben und hat also so Pressure Cooker, so Hochdruck, wie heißt es auf Deutsch? Dampfkochtopf. Ja, genau so. Genau, und da gab es halt so ein paar Dinge und dann hat er gesagt, ja, wenn das quasi, wenn euch das schmeckt, was ich jetzt gerade gekocht habe und wenn ihr mit den Bedingungen einverstanden seid, dann kriege ich halt 5 Cent für jedes Hähnchen, was nach dieser Methode zubereitet. Ah. Und dann hat er quasi ein fettes Franchise-System aufgebaut, damals schon. Aber war das Franchise dann, also durfte das Franchise auch direkt den Namen führen und Co. oder war das nur, hier, du kriegst die Gewürze und die Anleitung? Oder musst du das dann auch den Namen haben? Also da muss ich dir jetzt ehrlich sagen, dass ich das nicht weiß, aber okay. Ich gehe schwer davon aus, dass das damals schon Kentucky Fried Chicken, deswegen der Bundesstab, in dem ich zur Bekanntheit verhalf, dass es schon hieß. Genau, aber er hat 1962 halt, wie gesagt, seine Anteile schon verkauft, also schon ultra, ultra früh. Und halt in Anführungszeichen 2 Millionen Dollar. Ja, aber was ich, ja? Ja, wo kam der dann her, wenn du sagst, der war eigentlich gar nicht Kentucky? Indiana. Ja. Okay. Genau. So. Sechstens, ich blieb jedoch Sprecher der Firma und pries die Qualität ihrer Produkte eloquent und mit vollster Überzeugung. Der hat zum Beispiel 3 Jahrzehnte lang für die Werbespots in den USA war der quasi derjenige. Bis zu meinem Tod im Alter von 90 Jahren flog ich hierfür jährlich 250.000 Meilen. Boah. Hammer, oder? Also das ist echt krass. Vor allem hat er an Leukämie gestorben, hat das bis zu seinem Tod, hat er das gemacht. Wow. Siebtens, das finde ich auch ziemlich witzig, ich beschränkte mich aber nicht nur auf Positives. 1975 verklagte mich KFC, bestimmte negative Äußerungen zu unterlassen, unterlag jedoch vor Gericht. Also der hat quasi immer total überzeugt halt von KFC und von der Qualität, für die er bürgt, halt Werbung gemacht, aber wenn ihm was nicht gepasst hat, hat er das genauso ehrlich gesagt. Okay. Fand ich auch super interessant. Also der hat einfach dann öffentlich gesagt, oh, die Filiale hier irgendwie macht Mist. Ja, keine Ahnung, oder okay. Wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er quasi der Meinung war, da gibt es jetzt kein konkretes Beispiel, habe ich nicht gefunden, so, das wüsste jetzt vielleicht ein Amerikaner, aber da hat sich jetzt im Internet nichts finden lassen. Ah. Achtens, eine stilisierte Grafik meines lachenden Gesichts ist bis heute das Handelszeichen der von mir gegründeten Firma, KFC. Aber das finde ich ja den Hammer, dass du irgendwann eine Firma verkaufst, die dein Gesicht als Logo führt. Das ist vollkommen richtig. Also ich war auch einigermaßen verdutzt, dass er so früh die Anteile schon verkauft hat, aber dann noch Angestellter war. Ja, ja. Also es ist mega strange. Vor allem überleg mal, du kündigst dann und machst irgendwas Neues auf und die so, sind Sie denn mal von KFC? Ja. Ach, bei Ihnen so. Das gehört mir nicht. Ja. Ja, vor allem gibt es ja also, es gibt ja auch so der Gründer von McDonald's, der hat ja auch ganz finster irgendwie seine Mitbuhler und mit Leute halt irgendwie rausgeekelt. Ja, da gab es ja kürzlich einen Film drüber, nicht wahr? Ja, ja, genau, mit Michael Keaton. Der muss wohl auch, also neulich hat das jemand geguckt und hat gemeint, er geht nie wieder zu McDonald's. Mhm. Ich sagte, ja, nee. Ihr solltet euch mal mit den Anfängen von Coca-Cola auseinandersetzen. Das ist auch ein einziger Krimi. Oh, das ist die beste Überleitung, die wir jemals hatten. Neuntens, neben dem Coca-Cola-Rezept gilt meines als das zweitmystischste Geschäftsgeheimnis. Wirklich? Ja, also ach, die Quatsch. Quasi diese geheime Gewürzmischung, die quasi der Panade, die Panade beinhaltet, das ist ein Mysterium, was aber das genau ist. Aber ich glaube fast, ehrlich gesagt, wenn du dann einen ordentlichen Lebensmitteltechniker oder und Chemiker dran sitzen würdest, könnte dir wahrscheinlich genau sagen, was drin ist. Aber das Geheimnis bei solchen Sachen habe ich nämlich mir jetzt auch mal erklären lassen. Zum Beispiel von der Herstellung von, sagen wir, einem Duplo oder so, ne? Das ist gar nicht, da muss Schokolade rein und Zucker und bababa. Auch so die Prozentanteile, das noch ein bisschen sauber auszutarieren, das ist auch nicht so leicht, aber auch das würde man hinkriegen. Aber die Prozesse, was, wie, mit welchen Temperaturen zu machen, das ist wohl irgendwie das, was es dann auch die Qualität so ausmacht und so dieses eine Markenproduktgefühl hat, wo du dann sagst, naja, die Imitatsmarke von Discount XY schmeckt halt immer nicht ganz so gut, ist es oft gar nicht, dass da die Zutaten minderwertig sind, sondern dass sie die Prozesse nicht so hinkriegen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, so spektakulär, wie du schon gesagt hast, können ja Rezepte oftmals gar nicht sein. Nee. Und ich meine, bei Coca-Cola ist ja ähnlich. Ja, ja. So, du musst ja vor allen Dingen auch die Inhaltsstoffe in vielen Ländern der Welt offenlegen. Preislegen. Ja, und dann ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Und ja, bei den, bei KFC ist es zum Beispiel so, dass bekannt ist, so wie viele Gewürze das sind. Damit werben sie ja auch. Da gibt es auch ein Meme dazu und so weiter. Aber halt, ja, die genaue Zusammensetzung ist eines der großen Geheimnisse der kulinarischen Welt. Ja, ja. Aber da würde ich tatsächlich auch, wenn einer unserer Hörerinnen oder Hörer irgendwie mehr Infos hat, klärt uns auf und schreibt uns einen Kommentar unter die Folge hier. Also, weil ich gerade gesagt habe, gibt es ein Meme, also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber der offizielle Twitter-Account von KFC, der folgt nur den Spice Girls und 6 Personen, die Herb heißen. Nein, echt? Weil es halt 5 Spices sind und 6 Herbs, die halt in dieser Rezept drin sind. Das ist doof. Das ist fantastisch. Das ist unfassbar gut einfach. Also wer sich das ausgedacht hat, der gehört, das ist wirklich, kriegt den solche Gehaltserhöhung. Chapeau. Ja, das ist super gut. Das ist richtig gut. Genau, 10. und spätestens da hat er es gewusst. 1935 wurde mir vom Gouverneur von Kentucky der Ehrentitel Colonel of Kentucky zugesprochen. Ach, was? Fortan kleidete ich mich in weiße Leinen, was mein Markenzeichen wurde. Ach, wie krass. Ja, aber überhaupt, dass der aus Indiana kam, aber Kentucky so gepusht hat. Ja. Indiana Fried Chicken klingt auch nicht so rund irgendwie. Ja. Ja, fand ich super. In aller Bescheidenheit. Jo, und was für eine, ja, aber was auch für ein unglaublicher Zufall, dass jetzt die Überleitung oder die Gemeinsamkeit zu der vorherigen Person KFC war. Ja, und dass der Jürgen jetzt auch gerade Coca-Cola erwähnt hat, so manchmal. Ja, meine Güte. Na, dann gucken wir mal. Stehen einfach alle Planeten in einer Reihe und dann. Das ist sowas. Also, wenn ich mit on a negative note noch enden darf, weil das ist ja wichtig. So, das ist so ein guilty pleasure, wo ich einfach nicht lassen kann. So, alle paar Monate habe ich sowas von Bock auf KFC und ich bin mir vollkommen bewusst, dass es A, komplett schlecht für mich ist und komplett schlecht für die armen Hähnchen und überhaupt. Und die bezahlen mich nicht, dass ich das sage. Ja. Jürgen? Möchtest du was sagen? Mit KFC kann ich überhaupt null anfangen. Ich habe da noch nie gut gegessen. Ich finde das echt überhaupt nicht sympathisch. Ich mag das gar nicht. Ja doch, ich habe schon viele schöne Stunden dort verbracht. Ja, und fast schon ein deutsches Äquivalent, wenn man das so sagen könnte. Ist Kochlöffel? Ja, nee, nicht Kochlöffel, sondern hier Wienerwald hat ja einer der allerletzten Filialen. Das war ja früher mal ein Riesending. In Nürnberg gibt es auch eine Filiale und die ist bei mir 50 Meter vom Haus weg. Ist es eine der letzten? Ist es wirklich so? Soweit ich weiß, ja. Da gibt es nicht mehr allzu viele. Wenn du mit der Hochzeit von Wienerwald vergleichst, ist da die Anzahl der Restaurants meines Wissens nach wahnsinnig zurückgegangen. Also das ist auch eine interessante Entwicklung, dass da diese omnipräsente, wie ist das damals, heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen in den Wienerwald. Genau, das war ja ein stehender Begriff und dass diese Restaurants heute ja so sang- und klanglos so ein bisschen untergehen und die eigentlich keiner mehr kennt. Ich würde da gerne mal hingehen. Warst du da mal? In dem Wienerwald? Ja. Ja. Also ich habe da mal so ein Hähnchen geholt. Aber kann das was? Wollen wir da nochmal hin? Ist halt Brathähnchen. Also, ne, irgendwie jetzt kein Deluxe-Super, sondern halt irgendwie normales Brathähnchen. Aber halt auch nicht ganz. You also, sold me. Ist aber halt auch nicht so 2 Euro Brathähnchen vom Stand auf dem Parkplatz vom vom Discounter schlimm oder also so, sondern. Also kein geiles Brathähnchen. Es ist besser als so ein. Jetzt verstehe ich. Ja, müssen wir. Machen wir mal eine Expedition dahin. Speaking of City Pleasure. Machen wir eine Expedition dahin. Okay. An Wandertag. Juhu. Juhu. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, ich danke für die tolle, für die tollen Hinweise. Spannende Figur. Danke nicht mir, danke all den Hühnern. Spices and Herbs. Ich glaube, jetzt wird es ein Käse. Ich glaube, wir sollten jetzt das mal beenden hier. Ja. Tschüss. Tschüss.